Kundgabe 1604. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.9.1940. Irdische Sorgen. Mangelnder Glaube und Vertrauen. Es quälen sich die Menschen mit Sorgen, die unberechtigt sind, wenn sie um ihres Leibes Wohlergehen bangen, und sie nehmen sich selbst dadurch die Fähigkeit, die Arbeit an ihrer Seele zu vollbringen. Es ist so unwesentlich, wie der Körper sein Leben auf dieser Erde verbringt. Wichtig dagegen, welche Fortschritte die Seele macht. Und daher soll eure ganze Sorge nur der Seele gelten. Und ob es auch scheinet, als gerate der Körper in Not, so genügt ein vertrauensvolles Gebet zum Vater im Himmel. Und es wird jede Not behoben sein. Doch das ist es, was euch mangelt, der Glaube, dass einer euch helfen kann und dass dessen Liebe so groß ist, dass er euch helfen will. So ihr jedoch nicht glaubt, beraubt ihr euch selbst dieser Hilfe. Der Mensch soll wissen, dass alles, Leid und Freude, Glück und Ungemach vom himmlischen Vater seinem Kinde auferlegt wird und dass alles eine Prüfung ist, um dessen Glauben zu stärken. Erst wenn ihr alles als Gottes Schickung betrachtet, wird in euch der Glaube stark werden und ihr werdet euch und eure Sorgen dem himmlischen Vater anvertrauen und ihn bitten, sie von euch zu nehmen. Nichts geschieht gegen den göttlichen Willen. Um alles weiß Gott. Und diese Erkenntnis wird euch still und ergeben tragen lassen, was Gott euch sendet. Amen.